Nummer 56. Sie hören tagsüber im Radio folgende Werbung für eine Sendung am Abend. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Bettina Herrmann. Heute ist Dienstag und ich begrüße heute Abend neben mir auf dem roten Sofa Jürgen Marius, Ihnen allen bekannt aus Film und Fernsehen. Jürgen Marius wird sich meinen Fragen stellen und von seiner Arbeit und seinen Plänen für die nächste Zeit berichten. Also schalten Sie heute Abend ein, das rote Sofa um 18.30 Uhr im Dritten. Ich freue mich auf meinen Gast und natürlich auch auf Sie, Ihre Bettina Herrmann. Nummer 56. Sie hören tagsüber im Radio folgende Werbung für eine Sendung am Abend. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Bettina Herrmann. Heute ist Dienstag und ich begrüße heute Abend neben mir auf dem roten Sofa Jürgen Marius, Ihnen allen bekannt aus Film und Fernsehen. Jürgen Marius wird sich meinen Fragen stellen und von seiner Arbeit und seinen Plänen für die nächste Zeit berichten. Also schalten Sie heute Abend ein, das rote Sofa um 18.30 Uhr im Dritten. Ich freue mich auf meinen Gast und natürlich auch auf Sie, Ihre Bettina Herrmann.